Sie war auf dem Heimweg. Nein, ich könnte mich nicht in ihn verlieben. Ich habe ihn gern. Sehr gern. Aber er ist zu sehr Stubenhocker. Könnte ich ihn küssen? Nein. Nein. Guy Pollock mit 26, damals hätte ich ihn vielleicht küssen können. Auch wenn ich mit einem anderen verheiratet gewesen wäre. Und wahrscheinlich hätte ich mir mit großer Zungenfertigkeit eingeredet, dass ich nichts Schlechtes tue. Erstaunlich ist nur, dass ich nicht über mich selber erstaunt bin. Ich, die tugendhafte junge Ehefrau. Kann man mir trauen? Wenn der Märchenprinz käme, eine Hausfrau in Gopher Prairie, die ein Jahr verheiratet ist und sich wie ein 16-jähriger Backfisch nach einem Märchenprinzen sehnt. Da sagt man immer, dass die Ehe eine zauberhafte Veränderung hervorbringt, aber ich bin nicht verändert. Nein, ich würde mich nicht verlieben wollen, auch wenn der Prinz käme. Ich würde Will nicht wehtun wollen. Ich habe Will gern. Wirklich. Er regt mich nicht auf, jetzt nicht mehr. Aber ich brauche ihn. Er ist mir Haus und Familie. Wann wir wohl Kinder haben werden, ich wünsche sie mir. Dass ich nur nicht vergesse, Bia zu sagen, dass wir morgen Maisbrei kochen wollen und nicht Haferschleim. Jetzt wird sie schon schlafen gegangen sein. Vielleicht bin ich früh genug auf. Ich habe Will wirklich sehr gern. Ich möchte ihm nicht wehtun. Sogar wenn ich auf eine ganz große Liebe verzichten müsste. Wenn der Prinz käme, würde ich ihn einmal anschauen und dann davonlaufen, aber verflixt schnell. Ach, Carola, du bist weder eine Heldin noch vornehm. Du bist die unwandelbare, gewöhnliche junge Frau. Aber ich bin nicht die untreue Frau, der es Freude macht zu erzählen, dass sie unverstanden ist. Oh nein, das bin ich nicht. Oder doch? Wenigstens habe ich Guy nichts von Wills Fehlern und von seiner Blindheit für meine bedeutende Seele vorgeredet. Das habe ich nicht getan, wirklich. Will versteht mich wahrscheinlich ausgezeichnet. Wenn er mir nur ein bisschen dabei helfen würde, die Stadt aufzurütteln. Wie unglaublich viele Frauen muss es geben, die über den ersten Guy Pollock stolpern, der ihnen zulächelt. Nein, ich will nicht zu den unbefriedigten Frauen gehören. Ich, die sittsame Jungvermählte. Doch angenommen, der Märchenprinz wäre jung und wagte es, dem Leben die Stirn zu bieten? Ich bin nicht halb so gut wie diese Frau Dillon. Die betet ihren Zahnarzt mit solcher Selbstverständlichkeit an. Und sie sieht in Guy nur den exzentrischen Kauz. Seidene Strümpfe hat sie nicht gehabt, die Frau Dillon. Es waren Baumwollene. Ihre Beine sind hübsch und schlank, aber nicht schlanker als meine. Ich habe baumwollene Oberstücke an seidenen Strümpfen. Bekomme ich dicke Fesseln? Ich will keine dicken Fesseln haben. Nein, ich habe Will gern. Seine Arbeit, ein Farmer, den er durch die Diphtherie durchbringt, wiegt mein ganzes Winseln nach einem Schloss in Spanien auf, einem Schloss mit Badezimmer. Der Hut ist zu eng, ich muss ihn dehnen. Guy hat er gefallen. Da ist das Haus. Mir ist schrecklich kalt. Es ist Zeit, den Pelzmantel herauszuholen. Ob ich es nochmal zu einem Bibermantel bringe? Nutria ist nicht dasselbe. Biber. So weich. So schön mit den Fingern drüber zu fahren. Guys Schnurrbart ist wie Biber. Das ist doch lächerlich. Ich habe ihn wirklich gern. Kann ich denn gar kein anderes Wort finden als gern? Er ist zu Hause, er wird finden, dass ich lang ausgeblieben bin. Warum kann er denn nie dran denken, die Rouleaus herunterzulassen? Sai Bogart und alle die ekelhaften Jungen schauen herein. Aber der gute arme Kerl ist immer so zerstreut. Er hat so viel zu arbeiten und zu sorgen, während ich nichts tue, als mit Bier schwatzen. Ich darf den Maisbrei nicht vergessen. Sie lief in die Diele. Kennicott sah von seiner medizinischen Wochenschrift auf. »Hallo, seit wann bist du zurück?« rief sie. »Es war so um 9 herum. Du hast dich aber rumgetrieben. Jetzt ist es 11 vorbei.« Gutmütig, aber nicht sehr zufrieden. »Bist du dir vernachlässigt vorgekommen?« »Also, du hast nicht dran gedacht, den unteren Zug bei der Heizung zuzumachen.« »Ach, das tut mir aber leid. Solche Dinge vergesse ich so oft, nicht?« Sie setzte sich ihm auf den Schoß und er küsste sie freundlich, nachdem er, um seine Brille in Sicherheit zu bringen, den Kopf zurückgeworfen, dann die Brille abgelegt, Carola in eine für seine Beine weniger unbequeme Stellung gebracht und sich bei der Gelegenheit geräuspert hatte und sagte, »Nein, nein, ich muss sagen, du bist recht sorgfältig in solchen Dingen. Ich habe dir auch gar keinen Vorwurf machen wollen. Ich habe nur gemeint, ich wollte nicht, dass das Feuer ausgeht. Lass den Zug offen und das Feuer brennt aus und ist weg. Und die Nächte fangen schon wieder an, ziemlich kalt zu werden. Ich habe es recht kalt gehabt im Wagen. Ich habe die Seitenteile vom Verdeck hochklappen müssen. So habe ich gefroren. Aber der Motor arbeitet jetzt gut.« »Ja, es ist recht kalt. Aber mir ist sehr wohl nach meinem Spaziergang.« »Spazieren gewesen?« »Ich wollte die Perrys besuchen.« Ganz bewusst und absichtlich fügte sie die Wahrheit hinzu. »Sie waren nicht zu Hause. Und dann habe ich mit Guy Pollock gesprochen. Ich bin in sein Büro gegangen.« »Aber du hast doch nicht bis 11 dort gesessen und mit ihm getratscht.« »Natürlich waren noch andere Leute da. Und Will, was hältst du von Dr. Westlake?« »Westlake? Warum?« »Ich habe ihn heute auf der Straße gesehen.« »Hat er gehinkt?« »Wenn das armselige Huhn sich die Zähne röntgen lassen wollte, ich möchte 9,5 Cent wetten, dass man dort einen Abszess findet.« »Rheumatismus«, sagt er. »Rheumatismus, Teufel. Er ist hinter der Zeit zurück. Manchmal glaube ich, er lässt sich zur Ader.« Es folgte ein tiefsinniges und ernsthaftes Gähnen. »Ich hätte noch gern weiter geplaudert. Aber es wird spät und ein Arzt weiß nie, um welche Nachtzeit er wieder aus dem Bett getrieben wird.« Es fiel ihr auf, dass er diese Erklärung mit den gleichen Worten nicht weniger als 30 Mal im Jahr abgegeben hatte. »Es wird wohl am besten sein, wir gehen ins Bett. Die Uhr aufgezogen und nach der Heizung geschaut habe ich schon. Hast du die Tür zugesperrt, als du nach Haus gekommen bist?« Nachdem er die Lichter ausgemacht und sich ein zweites Mal vergewissert hatte, dass die Haustür geschlossen war, gingen sie langsam nach oben. Sie machten sich zur Nacht fertig und unterhielten sich. Carola versuchte, sich etwas Privatheit zu verschaffen, indem sie sich hinter der Badezimmertür auskleidete. Kennicott brauchte diese Zurückgezogenheit nicht. Abend für Abend ärgerte sie sich, weil sie den alten Plüschsessel aus dem Weg räumen musste, bevor sie die Badezimmertür öffnen konnte. Bei jedem Türöffnen prallte sie gegen ihn, ein Dutzend Mal in der Stunde. Aber Kennicott wollte den Sessel gern in diesem Raum haben und es war kein anderer Platz vorhanden. Sie rückte ihn fort, war verärgert und verbarg ihren Zorn. Kennicott gähnte schrecklich. Die Luft im Schlafzimmer roch verbraucht. Sie schauderte. Dann nahm sie das Gespräch wieder auf. »Du sprachst gerade von Dr. Westlake. Du hast mir noch nie gesagt, was du von ihm hältst. Ist er wirklich ein guter Arzt?« »Ach ja, er ist ein schlaues, altes Huhn.« »Da. Es gibt also keine berufliche Rivalität zwischen Ihnen, nicht von unserer Seite aus.« Sie sagte es triumphierend in Richtung Guy Pollock. Während sie ihren silbergrauen Unterrock auffing, fuhr sie fort. »Dr. Westlake ist ausgesprochen freundlich und gescheit.« »Na ja, solch eine Größe ist er nun wieder nicht. Ich habe immer den Verdacht, dass er ziemlich angibt. Er macht den Leuten gern weiß, er sei in Französisch und Griechisch und Gott weiß was alles noch auf der Höhe. Und in seinem Wartezimmer liegt immer Fachliteratur herum, aber ich fresse einen Besen, wenn er nicht genauso Kriminalromane liest wie wir anderen auch. Und ich kann mir jedenfalls auch nicht denken, wo er so viele Sprachen gelernt haben sollte. Er tut so, als ob er in Harvard oder Berlin oder Oxford oder sonst wo gewesen wäre, aber ich habe im Ärzteverzeichnis nachgeschlagen und festgestellt, dass er auf einer verschlafenen pennsylvanischen Universität Examen gemacht hat. Ganze Weile her, 1861. Und ist er ein ehrlicher Arzt? Was meinst du mit ehrlich? Es kommt ganz drauf an, was du damit meinst. Wenn du krank wärst, würdest du ihn rufen? Würdest du mich ihn rufen lassen? Nicht daran zu denken. Ich könnte den alten Schwindler nicht bei mir brauchen. Er macht mich verrückt mit seinem nicht enden wollenden Gerede und seiner Schmuserei. Er ist gut für ein gewöhnliches Bauchweh oder um der Frau irgendeines Narren das Händchen zu halten. Aber bei einer ernsthaften, lebensbedrohenden Krankheit würde ich nicht nach ihm rufen. Nicht um alles in der Welt. Jawohl, so ist das. Du weißt, ich rede nicht gern über jemanden, aber trotzdem. Ich will dir was sagen, Carrie. Ich muss mich noch immer über Westlake ärgern, wie er damals mit Frau Jonderquist umgegangen ist. Ganz egal, was ihr gefehlt hat. Wirklich gebraucht hat sie Ruhe. Aber Westlake hat ihr wochenlang immer wieder Besuche gemacht, fast jeden Tag. Und dann hat er ihr eine gute, dicke Rechnung geschickt. Darauf kannst du dich verlassen. Das habe ich ihm nie verzeihen können. Nette, schwer arbeitende Leute wie die Jonderquists. Sie stand im Batist-Nachthemd vor dem Kommodenspiegel und beschäftigte sich mit ihrem alten Wunsch nach einem richtigen Frisiertisch mit dreiteiligem Spiegel. Sie sah in den trüben Kommodenspiegel, hob das Kinn, um ein stecknadelgroßes Muttermal auf dem Hals in Augenschein zu nehmen, und bürstete schließlich das Haar. Im Rhythmus dieser Tätigkeit redete sie weiter. »Aber Will, da ist doch nichts, was man finanzielle Rivalität nennen könnte, zwischen dir und den Ärzten Westlake und McGainham, nicht wahr?« Mit einer gekonnten Rückwärtsrolle sprang er ins Bett und wickelte sich in die Decke. Er tobte. »Weiß Gott, nein, ich bin noch nie einem Menschen auf ein 10-Cent-Stück neidisch gewesen, das mir durch ihn entgangen ist, wenn's auf eine anständige Art und Weise war.« »Aber ist Westlake anständig? Ist er nicht hinterlistig?« »Hinterlistig, das ist das richtige Wort. Er ist ein Fuchs, der Bursche.« Sie sah im Spiegel Guy Pollocks grinsen. Sie wurde rot. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen gähnte Kennicott. »Ja, er ist schlau. Zu schlau. Aber verlass dich drauf. Ich verdiene nicht viel weniger als Westlake und McGainham zusammen, obwohl ich nie mehr genommen habe, als mir zukommt. Wenn einer zu den beiden gehen will, statt zu mir, dann ist das seine Sache. Obwohl ich muss sagen, es ärgert mich, wenn Westlake die Dawsons in die Hand kriegt. Luke Dawson ist immer zu mir gekommen, mit jedem Fußweh und Kopfweh und allen möglichen Kleinigkeiten, die mich bloß Zeit gekostet haben. Und dann, wie sein Enkel im letzten Sommer da war und Sommerdurchfall gekriegt hat oder sowas Ähnliches wahrscheinlich, weißt du, damals, wie wir beide zum Lac Guy Meur gefahren sind. Tja, also, damals hat sich Westlake an Mama Dawson rangemacht und ihr einen Todesschreck eingejagt und ihr eingeredet, dass das Kind Blinddarmentzündung hat und weiß der liebe Himmel. Er und McGainham haben wirklich operiert und sich heiser geredet über die schrecklichen Verwachsungen, die sie gefunden haben und was für erstklassige Chirurgen sie sind. Sie haben sogar erzählt, wenn sie noch 2 Stunden gewartet hätten, wäre Peritonitis und weiß der Himmel noch, was alles dazugekommen. Und dann haben sie schöne, dicke $150 eingesteckt. Und wenn sie nicht Angst vor mir gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich 300 verlangt. Ich bin kein Schwein. Aber wenn ich dem alten Luke einen Rat, der $10 wert ist, um $1 gebe und dann 150 abtrudeln sehe, na, da kriege ich doch die Wut. Und wenn ich nicht besser einen Blinddarm rausschneiden kann als Westlake und McGainham, will ich meinen Hut fressen. Als sie dann ins Bett kroch, verwirrte sie die Vorstellung von Guys aufreizendem Grinsen. Sie machte noch einen Versuch. Aber Westlake ist tüchtiger als sein Schwiegersohn, glaubst du nicht? Tja, Westlake ist vielleicht altmodisch und so, aber er hat einen ganz guten Blick. Während McGainham auf alles wie ein Stier losgeht und seine Sache durchpaukt wie ein verdammter Yahoo und versucht, den Patienten einzureden, was sie nach seiner Diagnose haben sollen. Er ist genau das Gegenstück zu Miss Matty Gooch, dieser Nervensäge von weiblichem Chiropraktiker. Aber Frau Westlake und Frau McGainham, die sind doch nett. Sie sind immer schrecklich lieb zu mir gewesen. Naja, Sie haben ja auch gar keinen Grund, nicht so zu sein, oder? Och, Sie sind ganz nett. Obgleich du deinen letzten Dollar wetten kannst, dass beide ständig dabei sind, für ihre Männer das Geschäft anzukurbeln. Und ich weiß nicht, ob ich es so verdammt herzlich finden soll, wenn Frau McGainham auf meinen Gruß nickt, als hätte sie einen steifen Hals. Immerhin, sie ist noch in Ordnung. Es ist weit mehr Mutter Westlake, die das ganze Unheil natürlich mit Katzenpfoten anrichtet. Aber weißt du, ich würde niemand von den Westlakes trauen. Und wenn Frau McGainham auch recht offen wirkt, du darfst doch nie vergessen, dass sie die Tochter von Westlake ist. So ist das. Was ist mit Dr. Gould? Meinst du nicht, dass der schlimmer ist als Westlake und McGainham? Er ist so ordinär. Er trinkt und spielt Billard und raucht immer Zigarren. Das ist aber jetzt genug. Terry Gould ist ein lockerer Vogel, aber er versteht eine ganze Menge von Medizin. Das darfst du nicht einen Augenblick vergessen. Ist er auch ehrlich? Herrgott, bin ich schläfrig. Er verschwand unter dem Bettzeug, lehnte sich behaglich, kam wieder hervor wie ein Taucher, schüttelte den Kopf und klagte: Wie ist das? Wer? Terry Gould, ehrlich. Da muss ich ja lachen. Aber dazu bin ich viel zu schön schläfrig. Ich habe nicht gesagt, dass er ehrlich ist. Ich habe gesagt, er hat Grips genug, um den Index in Grays Anatomie zu finden. Und das ist mehr, als McGainham kann. Aber ich habe nichts davon gesagt, dass er ehrlich ist. Das ist er nicht. Terry ist ein Mordsgauner. Er hat mehr als eine dreckige Sache gemacht. Frau Glorbeck, 17 Meilen draußen, hat er erzählt, ich bin kein moderner Geburtshelfer. Ja, das hat ihm kolossal genutzt. Sie ist gleich zu mir gekommen und hat mir es erzählt. Und Terry ist auch faul. Bevor er eine Pokerpartie unterbricht, würde er lieber einen Patienten mit Lungenentzündung ersticken lassen. Aber nein, ich kann nicht glauben. Na, ich sag dir's doch. Spielt er viel Poker? Dr. Dillon hat mir erzählt, dass Dr. Gould ihn zum Mitspielen aufgefordert. Was hat der Dillon erzählt? Wo hast du Dillon gesehen? Der ist gerade erst hergekommen. Er war heute Abend mit seiner Frau bei Herrn Pollock. Sag mal, was hältst du von ihnen? Er hat einen intelligenten Eindruck gemacht. Ich bin überzeugt, er versteht viel mehr als unser Zahnarzt. Na, na, der alte Kerl ist ein guter Zahnarzt, der versteht sein Geschäft. Und Dillon, ich würde mich an deiner Stelle mit den Dillons nicht zu sehr einlassen. Das ist ja ganz recht und gut für Pollock und die Leute, die nicht in unserem Geschäft zu tun haben, aber wir... Warum denn? Er ist doch kein Rivale. Kennicott war jetzt wütend wach geworden. Er wird richtig Hand in Hand mit Westlake und McGainham arbeiten. Ich habe sie sogar im Verdacht. Sie sind zum größten Teil dafür verantwortlich, dass er sich hier niedergelassen hat. Sie werden ihm ihre Patienten schicken und er wird ihnen alle schicken, an die er rankommen kann. Ich traue keinem Menschen, der zu gut mit Westlake steht. Du brauchst Dillon nur auf jemand aufmerksam zu machen, der sich eine neue Farm hier gekauft hat und in die Stadt kommt, um seine Zähne nachsehen zu lassen. Und wenn Dillon mit ihm fertig ist, wirst du jedes Mal sehen, dass er zu Westlake und McGainham rübergeht. Carola setzte sich auf und beobachtete, das Kinn in die Hände gestützt, Kennicott. In dem schwachen Licht, das von der kleinen elektrischen Birne im Vorzimmer hereinfiel, konnte sie sehen, dass er böse war. Will, ich muss ins Reine damit kommen. Unlängst hat mir jemand gesagt, dass in Ortschaften wie hier die Ärzte einander noch mehr als in den Städten hassen, wegen des Geldes. Wer hat das gesagt? Das ist egal. Ich könnte wetten, dass das deine Vaida Sherwin war. Sie ist ein gescheites Frauenzimmer, aber sie wäre noch ein ganz verdammtes Stück gescheiter, wenn sie den Mund halten würde und nicht so viel von ihrem Verstand auslaufen ließe. Will, aber Will, das ist schrecklich. Abgesehen von der ordinären Redensart, Vaida ist schließlich meine beste Freundin. Selbst wenn sie das gesagt hätte. Sie war es aber wirklich nicht. Er richtete sich auf und saß in seinem lächerlich rosa und grünen Pyjama kerzengerade. Gereizt schnippte er mit den Fingern und brummte. Also wenn sie es nicht gesagt hat, lassen wir sie. Es ist ja auch egal, wer es gesagt hat. Die Hauptsache ist, dass du es glaubst. Herrgott, dass du mich nicht besser verstehst. Geld. Das ist der erste richtige Streit, den wir haben, sagte sie sich traurig. Er streckte seinen langen Arm aus und griff nach seiner zerdrückten Weste, die auf einem Stuhl lag. Er holte eine Zigarre und Streichhölzer heraus. Er warf die Weste auf den Boden und zündete sich die Zigarre an und rauchte wild. Er zerbrach das Streichholz und schleuderte die Bruchstücke ans Fußbrett. Und in diesem Augenblick erschien ihr dieses Fußbrett wie der Grabstein ihrer Liebe. Das Zimmer war schlecht gelüftet. Kennicott hielt nichts davon, die Fenster so blödsinnig weit offen zu halten, dass man für draußen heizt. Die schale Luft schien sich nie zu erneuern. In dem Lichtschein aus dem Vorzimmer waren sie zwei Klumpen Bettzeug mit Schultern und zerzausten Köpfen. Sie bat: Ich wollte dich nicht wach machen, lieber. Und bitte rauch nicht, du hast schon so viel geraucht. Bitte schlaf wieder. Es tut mir leid. Dass dir es leid tut, ist ja ganz schön. Aber jetzt will ich dir einiges sagen. Dass du so drauf reinfällst, was dir irgendwer von Eifersucht und Konkurrenz unter Ärzten sagt, gehört ganz einfach auch dazu, dass du immer bereit bist, von uns armen Kaffern in Gopher Prairie so schlecht zu denken, wie du nur kannst. Das Malheur bei Frauen wie dir ist, dass du immer streiten willst. Ihr könnt die Dinge nicht nehmen, wie sie sind. Es muss gestritten werden. Also, ich denke nicht daran, über diese Sache in irgendeiner Art zu streiten. Das Malheur bei dir ist, dass du nicht die geringste Anstrengung machst, uns zu würdigen. Du bist so verdammt überlegen und meinst, die Großstadt ist so lausig viel schöner. Und du willst, dass wir wollen, was du willst, die ganze Zeit. Das ist nicht wahr. Ich gebe mir ja Mühe. Die anderen sind's, die sich hinstellen und kritisieren. Du auch. Ich muss mich der Ansicht der Stadt fügen. Ich muss mich ihren Interessen widmen. Meine Interessen können sie nicht einmal tolerieren. Gar keine Rede davon, dass sie sie mit mir teilen. Ich begeistere mich, weiß Gott, für ihren alten Minimashi-See und die Häuschen. Aber sie lachen ganz gemein auf diese liebenswürdige, freundliche Weise, von der du so viel redest, wenn ich davon spreche, dass ich auch Tormina sehen möchte. Freilich, Tormina. Was das auch ist, irgendeine schöne, teure Millionärskolonie. Freilich, da haben wir es. Champagnergeschmack und Biereinkommen. Aber du kannst sicher sein, dass wir nie mehr als ein Biereinkommen haben werden. Willst du vielleicht damit sagen, dass ich nicht ökonomisch genug bin? Na, ich habe zwar nicht dran gedacht, aber wenn du schon selber davon redest, kann ich ja auch sagen, dass die Lebensmittelrechnungen ungefähr doppelt so hoch sind, wie sie sein sollten. Ja, das sind sie wahrscheinlich auch. Ich bin nicht ökonomisch, ich kann's nicht sein. Dank dir. Wo hast du denn dieses Dank dir aufgezwickt? Bitte sprich nicht derart salopp, oder soll ich sagen gemein. Ich werd so verdammt salopp reden, wie es mir passt. Wie kommst du zu dem Dank dir? Jetzt ist es ungefähr ein Jahr her, dass du mir die Leviten gelesen hast, weil ich nicht daran gedacht habe, dir Geld zu geben. Schön, ich bin vernünftig, ich habe dir keinen Vorwurf gemacht und habe gesagt, dass ich schuld bin. Und habe ich seitdem vergessen? Vielleicht mal mit einer Ausnahme? Nein, das hast du nicht, von Ausnahmen abgesehen. Aber darum handelt es sich ja gar nicht. Ich muss mein Haushaltsgeld haben und das werde ich auch. Ich muss eine feste Zusicherung für einen fixen Betrag im Monat haben. Eine großartige Idee. Ein Arzt verdient natürlich ganz fixe Beträge, freilich. 1.000 in einem Monat. Und wenn er im nächsten 100 verdient, ist er heilfroh. Schön, dann eine Beteiligung oder irgendetwas anderes. Und wenn es auch noch so wechselt, du kannst einen rohen Durchschnitt bestimmen. Was hat denn das für einen Sinn? Worauf willst du hinaus? Willst du sagen, dass ich unvernünftig bin? Glaubst du, ich bin so verantwortungslos und knickrig, dass du mich mit einem Vertrag binden musst? Bei Gott, das tut weh. Ich habe geglaubt, ich bin recht generös und anständig und es hat mir viel Vergnügen gemacht. Ich habe mir so gedacht, wenn ich ihr jetzt den 20er da gebe, wird sie eine Freude haben oder einen 50er oder was es war. Und jetzt sieht's so aus, als ob du eine Art Unterhaltsgeld haben willst. Ich, armer Trottel, habe die ganze Zeit gemeint, ich bin recht freigebig und du... Bitte hör auf, dich zu bemitleiden. Es ist ein wunderschönes Gefühl, das Gefühl, dass einem Unrecht getan wird. Ich gebe alles zu, was du sagst. Gewiss, du hast mir sowohl freizügig wie liebenswürdig Geld gegeben. Ganz so, als wenn ich deine Mätresse wäre. Carrie! Ja, es ist mir ganz ernst damit. Was für dich ein großartiges Schauspiel von Edelmut war, war für mich Erniedrigung. Du hast mir Geld geschenkt, hast es deiner Mätresse geschenkt, wenn sie gefällig war, und dann hast du... Carrie! Unterbrich mich nicht, dann hast du gemeint, du hast dich aller Verpflichtungen entledigt. Also von jetzt an werde ich dein Geld als Geschenk zurückweisen. Entweder bin ich deine Teilhaberin, die die Haushaltsabteilung unseres Geschäftes unter sich hat mit einem regelmäßigen Budget dafür, oder ich bin nichts. Wenn ich eine Mätresse sein soll, werde ich mir meine Liebhaber selber aussuchen. Oh, es ist mir widerwärtig. Es ist mir widerwärtig, dieses lächelnde Hoffen auf Geld. Und dann kann ich es nicht einmal für Schmuck ausgeben, wozu eine Mätresse das Recht hätte, sondern ich muss Kochtöpfe und Socken für dich kaufen. Ja, wirklich, du bist generös, du gibst mir einen Dollar, ganz freiwillig. Die einzige Bedingung dabei ist, dass ich davon eine Krawatte für dich kaufe. Und du gibst ihn mir wann und wie es dir passt. Wie sollte ich da nicht unökonomisch sein? Naja, natürlich, wenn man es so ansieht... Ich kann nicht überall einkaufen, ich kann keine großen Vorräte schaffen. Ich muss meistens bei den Läden bleiben, wo ich ein Konto habe. Ich kann keine Pläne machen, weil ich nicht weiß, mit wie viel Geld ich rechnen kann. Das habe ich deinen reizenden Sentimentalitäten mit dem generösen Geld hergeben zu verdanken. Du machst mich langsam, langsam. Du weißt, dass du übertreibst. Die ganze Mätressengeschichte ist dir erst in dieser Minute eingefallen. Selbstverständlich hast du nie lächelnd auf Geld gehofft. Aber... Trotzdem hast du vielleicht recht. Du sollst den Haushalt wie ein Geschäft führen. Morgen werde ich mir die ganze Sache ausrechnen und dann wirst du eine regelmäßige Summe oder Beteiligung haben mit deinem eigenen Bankkonto. Oh, das ist aber wirklich anständig von dir. Sie drehte sich zu ihm um, wollte zärtlich sein. Aber seine Augen waren zusammengekniffen und unfreundlich im flackernden Lichtschein des Streichholzes, mit dem er seine ausgegangene, übel riechende Zigarre wieder anzündete. Er ließ sich wieder ins Kissen fallen. Nach einer Weile krächzte er: »Nein, es ist gar nicht besonders anständig. Es ist nichts weiter wie gerecht. Und Gott weiß, dass ich gerecht sein will.« Aber ich erwarte auch von anderen, dass sie gerecht sind. Und du bist so erhaben und hochgestochen mit den Leuten. Nimm mal Sam Clark, die beste Menschenseele, die es gibt, ehrlich und treu, ein verdammt guter Kerl. Ja, und ein guter Entenschütze, vergiss das nicht. Schön, und ein guter Entenschütze ist er auch. Sam kommt am Abend rüber und setzt sich her und weiß Gott, bloß weil er kalt raucht und die Zigarre im Mund rumschiebt und vielleicht ein paar Mal ausspuckt, siehst du ihn an, als ob er ein Schwein wäre. Oh, du weißt nicht, dass es mir genauso ging. Ich hoffe nur, Sam hat nichts gemerkt. Übrigens, mir hat's nicht gefehlt. Ich habe mir so etwas gedacht. Kauen. Schauderhaft. Doch es tut mir leid, dass du meine Gedanken erraten hast. Ich bemühte mich, sie zu verbergen. Ich bemühte mich, nett zu sein. Schon möglich, dass ich eine ganze Menge mehr merkte, als du ahntest. Ja, vielleicht. Jedes Mal, wenn er vom Wetter spricht, verargst du ihm, dass er nicht von diesem, na wie heißt er, Goethe redet oder ähnlichem hochgestochenen Zeug. Er wagt sich ja kaum mehr her, weil du ihn immer schief ansiehst. Oh, das tut mir leid. Obwohl fraglos du jetzt übertreibst. Meinetwegen, ich weiß es nicht. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du so weitermachst, bekommst du es noch fertig, all meine Freunde zu vertreiben. Das wäre schrecklich. Du weißt, es ist nicht Absicht. Will, was ist denn an mir, was Sam verscheucht, wenn ich das wirklich tue? Und willst du wissen, warum sich Sam seine Zigarre nicht anzündet, wenn er hier ist? Er hat lausig Angst, dass du beleidigt bist, wenn er raucht, statt dass er seine Beine auf einen anderen Stuhl legt und sich die Weste aufknöpft und mir eine gute Geschichte erzählt oder mich vielleicht mit irgendwas aufzieht. Sitzt er ganz vorn auf seinem Sessel und versucht, Konversation über Politik zu machen und flucht nicht einmal. Und Sam fühlt sich nie richtig wohl, wenn er nicht ein bisschen fluchen kann. Mit anderen Worten, er fühlt sich nicht wohl, wenn er sich nicht benehmen kann wie ein Bauer in einer Dreckkarte. Jetzt habe ich aber genug davon. Du willst unbedingt wissen, womit du ihn verjagst. Nun, zuerst feuerst du wohl überlegt eine Frage auf ihn ab, bei der du verteufelt genug weißt, dass er sie nicht beantworten kann. Jeder Narr sieht, wie du mit ihm umspringst. Und dann verwirrst du ihn vollkommen, indem du von Mätressen oder Ähnlichem redest, genau wie du es eben getan hast. Der keusche Samuel spricht natürlich nie über derlei sündige Damen. Nicht, wenn wirkliche Damen anwesend sind, darauf kannst du dich verlassen. Aha. Unanständig ist nur, wenn man versäumt zu heucheln. Nun lass uns jetzt nicht mit diesen Fragen der Eugenik oder wie du diesen Firlefanz nennen willst, anfangen. Aber wie gesagt, erst versetzt du ihm einen Schock und dann wirst du so verdammt fantastisch, dass keiner dir folgen kann. Entweder du willst tanzen oder du bearbeitest das Klavier oder bekommst sonst eine teuflische Laune und redest überhaupt nichts mehr oder irgendwas anderes ist los. Wenn du schon launisch bist, warum machst du das dann nicht mit dir allein ab? Mein lieber Mann, nichts wünschte ich sehnlicher, als gelegentlich allein sein zu können, ein eigenes Zimmer zu haben. Aber wahrscheinlich erwartest du von mir, dass ich hier sitze und fein empfindend und zufrieden meine Stimmungen genieße, während du mit eingeschäumtem Gesicht aus dem Badezimmer stürzt und nach deiner Unterhose schreist. Ha! Unbeeindruckt entzog er sich einer Antwort, indem er aus dem Bett sprang. Seine Füße verursachten ein klatschendes Geräusch auf dem Fußboden. Er eilte aus dem Zimmer, eine komische Figur im sackartigen Baumwollpyjama. Dann hörte sie, wie er im Bad Wasser zapfte. Sie war wütend über seinen unverschämten Abgang. Als er zurückkam, hatte sie sich fest in ihre Bettdecke gewickelt und sah nicht zu ihm hin. Er übersah sie ebenfalls. Doch als er sich laut gähnend ins Bett fallen ließ, bemerkte er nebenbei: »Schön, du wirst deiner Zurückgezogenheit mehr als genug frönen können, wenn wir gebaut haben.« »Wenn?« »Ich werde bauen, da kannst du ganz unbesorgt sein. Natürlich kann ich nicht mit Krediten rechnen.« Nun war sie daran, sich mit einem »Ha« über ihn zu mokieren. Dann nahm sie keine Notiz mehr von ihm und fühlte sich königlich unabhängig, als sie nun auch aus dem Bett sprang, sichtlich bemüht, ihm nur den Rücken zuzukehren, eine vergessene Tafel Schokolade rechts oben aus dem Handschuhfach der Kommode angelte, hineinbiss, um festzustellen, dass sie Kokosnussfüllung hatte. Ihr entfuhr ein »Verdammt«, das sie sofort bereute, da sie ja über seine Kraftausdrücke erhaben sein wollte. Die Schokolade schleuderte sie in den Papierkorb, wo sie unter den anderen Abfällen einige Verheerung anrichtete. Und dann kehrte sie zurück ins Bett. Ganz verkörperte Würde und Selbstdramatisierung. Die ganze Zeit über hatte er weitergeredet und des Näheren erläutert, warum er keinen Kredit bekommen könne. Inzwischen war sie zu dem Ergebnis gekommen, dass er ein Bauer sei, dass sie ihn verabscheute, dass sie verrückt gewesen sein musste, als sie ihn heiratete, dass es wahrscheinlich nur dazu gekommen war, weil sie sich berufsmüde gefühlt hatte, dass sie ihre langen Glacé-Handschuhe reinigen müsste, dass sie nichts, aber auch gar nichts mehr für ihn tun würde, und dass sie selbstverständlich auch seinen Maisbrei vor dem Frühstück vergessen würde. Durch einen erneuten Ausbruch Kenneketts wurde sie aufgeschreckt. »Ein Narr bin ich, überhaupt an ein neues Haus zu denken. Aber du brauchst dich gar nicht aufzuregen. Mit der Zeit wird es dir schon gelingen, mich mit allen Freunden und allen Patienten, die ich habe, auseinanderzubringen.« Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Sie sagte kühl, »Vielen Dank, dass du mir deine wahre Meinung über mich sagst. Wenn du so denkst, wenn ich so ein Hindernis für dich bin, kann ich keine Minute länger unter diesem Dach bleiben. Und ich bin auch sehr wohl imstande, mir selbst mein Brot zu verdienen. Ich will sofort gehen und du kannst eine Scheidung haben, ganz wie du willst. Du brauchst nichts anderes als eine nette, süße Kuh von Frau, der es Freude macht, wenn deine lieben Freunde vom Wetter reden und auf den Fußboden spucken. Papalapap, sei keine dumme Gans. Du wirst sehr bald merken, ob ich eine dumme Gans bin oder nicht. Ich meine es ernst. Glaubst du, ich bliebe weiter hier, nachdem ich weiß, dass ich dein Ansehen schädige? Das zu tun verbietet mir schließlich mein Gerechtigkeitssinn. Bitte, Carrie, hör jetzt auf, die Dinge zu verdrehen. Das hier ist... Verdrehen? Ich will dir mal was sagen. Das hier ist kein Theaterstück. Es ist eine ernste Bemühung, sich über fundamentale Dinge zu einigen. Wir sind beide verrückt gewesen und haben eine ganze Menge Dinge gesagt, die wir gar nicht gemeint haben. Ich würde es auch sehr schön finden, wenn wir zwei erhabene Dichter wären und nur über Rosen und Mondschein reden könnten, aber wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Gut, hören wir auf, uns Gemeinheiten an den Kopf zu werfen. Geben wir zu, dass wir beide Dummheiten machen. Sieh mal, du weißt, dass du dir überlegen vorkommst über die Leute hier. Du bist nicht so schlecht, wie ich sage, aber du bist auch nicht so gut, wie du sagst. Lange nicht. Warum tust du denn so überlegen? Warum kannst du die Leute nicht nehmen, wie sie sind? Von ihren Vorbereitungen zum Verlassen des Puppenhauses war noch nichts zu sehen. Sie überlegte und meinte dann, vielleicht liegt es an meiner Kindheit. Sie machte eine Pause. Als sie weitersprach, hatte ihre Stimme einen künstlichen Ton, ihre Worte hörten sich an wie sentimentale Betrachtungen aus einem Buch. Mein Vater war der zärtlichste Mensch der Welt, aber gewöhnlichen Leuten gegenüber ist er sich überlegen vorgekommen. Ja, er war es auch. Und das Minnesota-Tal, ich pflegte dort immer viele Stunden auf dem Felsen über Mankato zu sitzen, das Kinn in die Hand gestützt und blickte ins Tal hinunter, wollte Gedichte schreiben. Die schimmernden Dächer unter mir, der Fluss und hinter dem anderen Ufer die ebenen Felder und Wiesen im Nebel und der Kranz der Basaltklippen drüben. Das alles hielt meine Gedanken fest. In diesem Tal lebte ich. Aber die Prärie, meine Gedanken verfliegen in dem großen Raum. Meinst du, es könnte vielleicht das sein? Naja, vielleicht, aber das ist alles recht schön und gut. Carrie, du redest so viel davon, wie man das Leben nutzen und die Jahre nicht vorbeifließen lassen solle. Und hier bringst du dich nun vorsätzlich um die wirklichen kleinen häuslichen Freuden, indem du deine Mitmenschen ablehnst, wenn sie nicht gerade einen Gesellschaftsanzug tragen und in Morgenröcken herumlaufen. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur von einer Party zur anderen laufen. Nimm zum Beispiel Jack Elder. Du weißt, Jack hat noch nie etwas anderes im Kopf gehabt als Bearbeitungsmethoden und Zölle für Nutzholz. Aber was sagst du nun dazu, dass er ausgesprochen musikalisch ist? Dass er Schallplatten von großen Opern besitzt und sie mit geschlossenen Augen genießt? Oder sieh dir Lim Cass an. Hast du jemals bemerkt, was für ein kenntnisreicher Mann das ist? Ja? Ist er das wirklich? Gopher Prairie pflegt jeden kenntnisreich zu nennen, der den Kongress gesehen und von Gladstone gehört hat. Lass dir gesagt sein, Lim hat eine Menge gelesen, solide Sachen, historische Stoffe. Oder nimm Mark Mayonnaise, den Tankstellenwart. Er hat in seinem Büro eine Anzahl ausgezeichneter Bilder, realistische Malerei. Oder den alten Binham Playfair, der 7 Meilen außerhalb Gopher Prairies wohnte. Er ist übrigens vor über einem Jahr gestorben. Er war Captain im Bürgerkrieg, kannte General Sherman. Und man sagt von ihm, dass er Goldsucher in Nevada Seite an Seite mit Mark Twain gewesen sei. Diesen Menschenschlag kannst du in allen kleinen Orten hier finden. Und wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, wirst du entdecken, dass sie Herzen aus Gold haben. Das weiß ich. Und ich habe sie auch gern, besonders Leute wie Champ Perry. Aber ich kann mich eben für brave Spießbürger wie Jack Elder nicht begeistern. Dann bin auch ich ein braver Spießbürger, was immer das auch sein mag. Nein, du bist Wissenschaftler. Aber ich will mich bemühen, die Musikalität an Herrn Elder zu entdecken. Nur, warum lässt er sie nicht spüren, anstatt sich ihrer zu schämen und fortwährend von Jagdhunden zu reden? Aber ich werde mir Mühe geben. Ist es damit in Ordnung? Gewiss. Aber da ist noch etwas. Du müsstest auch mir etwas mehr Beachtung schenken. Das ist nicht recht, du besitzt mich doch. Nein, eben nicht. Du meinst, rücksichtsvoll gegen mich zu sein und du hebst immer meine praktische Seite hervor, aber dass ich auch über vieles erbittert sein könnte, genau wie du, daran denkst du nicht. Das ist möglich, ich denke aber immer, du seist restlos zufrieden. Also dann vernimm, dass ich's keineswegs bin, kein bisschen. Ich möchte gewiss nicht ein Leben lang so ein altgedienter praktischer Arzt sein wie Westlake und in den Sielen sterben, weil ich nicht aufhören darf und man mir nachsagt, er war ein ganz guter Kerl, aber er konnte keinen Pfennig sparen. Nicht, dass ich ihr Gerede fürchte nachher, wenn ich hinüber bin und sie nicht mehr hören kann. Aber pass mal auf, ich will genug Geld sparen, damit wir beide einmal unabhängig sind und ich nicht arbeiten muss, wenn ich keine Lust dazu habe. Und wenn wir reisen und ein Terminal sehen wollen oder was es ist, ja, dann werden wir es eben tun können, wenn wir genug Geld in der Tasche haben. Du machst dir nie Gedanken drüber, was werden soll, wenn einer von uns krank wird und wir nicht ein schönes Stück Geld gespart haben. Ich habe nie behauptet, dass ich mir Gedanken darüber mache. Na eben, deshalb muss ich's für dich tun. Und wenn du nur einen Augenblick lang glaubst, dass ich mein ganzes Leben in diesem Nest verbringen will und mir keine Gelegenheit zum Reisen und zum Anschauen von allem Möglichen und so wünsche, dann verstehst du mich eben nicht. Nur, ich bin praktisch dabei. Zuerst muss ich das Geld verdienen. Ich lege alles in gutem, sicheren Landbesitz an. Begreifst du jetzt, wie es ist? Ja. Willst du probieren, ob du mich für ein bisschen mehr halten kannst als einen ganz gemeinen Dollarjäger? Ach, mein Lieber, ich bin sehr ungerecht gewesen. Es ist wirklich schwer, mit mir auszukommen. Und die Dillons werde ich nicht mehr besuchen. Und wenn Dr. Dillon für Westlake und McGainham arbeitet, ist er mir abscheulich. In diesem Dezember war sie in ihren Mann verliebt. In ihren romantischen Träumen war sie nicht mehr die große Reformatorin. Sie war die Frau des Landarztes. Die Alltäglichkeiten des Arzthauses wurden durch ihren Stolz belebt. Spät in der Nacht, ein Schritt vor der Tür, den sie schlafverwirrt hört, die Außentür öffnet sich, ein Tappen an der Innentür, das Anschlagen der elektrischen Klingel. Kennicott brummt, Gott verdammt noch einmal, kriecht aber geduldig aus dem Bett, denkt daran, die Decken zurechtzuziehen, damit er nicht kalt wird, tastet nach Pantoffeln und Bademantel und stapft hinunter. Dann hört sie verschlafen den Teil einer Unterredung in dem Pidgin-Deutsch der Farmer, die Sprache ihrer Heimat vergessen haben, ohne die neue zu lernen. »Hallo, Barney, was wollen Sie?« »Morgen, Doktor. Die Frau ist schrecklich krank. Die ganze Nacht hat sie schreckliche Bauchschmerzen gehabt.« »Wie lang ist das schon so?« »Ich weiß nicht, vielleicht 2 Tage.« »Warum sind Sie nicht gestern gekommen, statt mich aus meinem guten Schlaf zu wecken? Jetzt ist es 2 Uhr.« »Warum so spät? Was?« »Na ja, ich weiß, aber es ist am Abend so viel schlimmer geworden. Ich habe gemeint, es wird wieder vergehen, aber es ist viel schlimmer geworden.« »Fieber?« »Ja, ich glaube, sie hat Fieber.« »Auf welcher Seite sitzt der Schmerz?« »Hä? Auf welcher Seite tut's weh? Hier?« »Stimmt, genau da ist es.« »Ist es steif, hart?« »Ich weiß nicht, das hat sie mir nicht gesagt.« Was hat sie gegessen? Na, wohl so, was wir immer essen, vielleicht Corned Beef und Kohl und Wurst und so. Doktor, sie weint immer. Die ganze Zeit schreit sie wie der Deibel. Kommen Sie doch. Gut, schön, aber das nächste Mal holen Sie mich früher. Hören Sie, Barney, Sie sollten sich ein Telefon anschaffen. Euch wird da draußen mal einer sterben, bevor ihr den Doktor kriegen könnt. Die Tür fiel zu. Barneys Wagen. Die Räder waren im Schnee nicht zu hören, aber der Wagenkasten ratterte. Kennicott tippte auf die Hörergabel, um die Telefonistin, die Nachtdienst hatte, aufzuwecken, wartete, fluchte leise, wartete wieder und brummte schließlich: »Hallo, Gus, hier der Doktor. Hören Sie, schicken Sie mir Pferde her. Der Schnee wird fürs Auto zu hoch sein. Ich muss 8 Meilen nach Süden. Was? Einen Dreck werde ich. Was? Ja, ja, das ist jetzt ganz gut. Schön, Gus. Wiedersehen.« Sein Schritt auf der Treppe, sein ruhiges Hantieren im kalten Zimmer, während er sich anzog, sein zerstreutes Husten. Er glaubte, dass sie schlafe. Ihr war zu herrlich schummerig, um den Zauber durch Worte zu brechen. Auf ein Stück Papier auf seinem Schreibtisch, sie konnte die Feder kratzen hören, schrieb er auf, wo er hinfahren musste. Er ging weg, hungrig, fröstelnd, ohne zu klagen. Und bevor sie wieder einschlief, liebte sie ihn um seiner Männlichkeit willen und stellte sich die aufgeregte Fahrt durch die Nacht zu der erschrockenen Familie auf der fernen Farm vor, malte sich Kinder aus, die am Fenster stehen und auf ihn warten. Plötzlich war er in ihren Augen ein Held. Wie der Telegraphist auf einem sinkenden Schiff, wie ein Forscher vom Fieber gepackt, von seinen Trägern verlassen, aber weiter, Dschungel, marschierend. Um 6, als das Licht hereinsickerte wie durch Milchglas und die Stühle allmählich Umrisse bekamen, hörte sie seinen Schritt vor der Tür, hörte ihn bei der Heizung. Das Knirschen des geschüttelten Rostes, das langsame Herausnehmen der Asche, die Schaufel, die in die Kohlenkiste gestoßen wurde, das Klappern der Kohlen, die in den Feuerraum flogen, das Einstellen der Züge. Die täglichen Geräusche im Leben Gopher Prairies, die ihr jetzt zum ersten Mal den Eindruck von etwas Tapferem und Bleibendem, etwas Buntem und Freiem machten. Sie glaubte, den Feuerkasten zu sehen. Die Flammen wurden zitronengelb und metallisch golden, während der Kohlenstaub hindurchflog. Kleine, züngelnde, zitternde Purpurflecken, gespenstische Flammen, die kein Licht gaben, zwischen den schwarzen Kohlenreihen durchschlüpften. Es war herrlich im Bett, und das Haus würde warm für sie sein, wenn sie aufstand. Was war sie doch für ein nutzloses Ding? Was waren ihre Bestrebungen neben seiner Tüchtigkeit? Als er ins Bett stieg, erwachte sie wieder. »Es kommt mir vor, als wären erst ein paar Minuten vergangen, seitdem du fortfuhrst. Ich war 4 Stunden unterwegs. Ich habe in einer Küche eine Blinddarmoperation an einer Frau gemacht. Beinahe wäre sie mir unter Messer gestorben, aber ich habe sie noch durchgebracht. Gerade noch dran vorbeigerutscht. Barney sagt, am letzten Sonntag hat er 10 Kaninchen geschossen.« Er schlief sofort ein. Eine Stunde der Ruhe, bevor er aufstehen und für die Farmer da sein musste, die früh kamen. Sie wunderte sich darüber, dass er in einem Zeitraum, der für sie nur ein verschwommener Augenblick der Nacht war, weit draußen gewesen war und sich um ein fremdes Haus gekümmert, eine Frau aufgeschnitten, ein Leben gerettet hatte. Kein Wunder, dass er den trägen Westlake und McGainham verachtete. Wie konnte der bequeme Guy Pollock diese Geschicklichkeit und diese Ausdauer verstehen? Dann knurrte Kennicott: 7:45. Willst du denn überhaupt nicht zum Frühstück aufstehen? Das war kein Held der Wissenschaft mehr, sondern ein ziemlich nervöser und gewöhnlicher Mann, der sich rasieren musste. Sie tranken Kaffee, aßen Pfannkuchen und Wurst und sprachen über Frau McGainhams scheußlichen Krokodilledergürtel. Der zauberhafte Spuk der Nacht und die Ernüchterung des Morgens gerieten gleichermaßen durch den Tagesablauf in Vergessenheit.